Yo, Nietzsche, du bist echt ein heftiger Sänger, Alter. Danke, Bruder. Kannst du aber auch so orientalisch mäßig auch irgendwas machen? Ja klar, Bruder, kein Problem. Mach mal einen. Okay, Bruder. Pack mal richtig einen aus. Ah, yeah, ah, yeah, hast du den drauf, Judy? Ja, Mann. Mach mal Dings, Alter, mach mal. Mach mal daraus irgendwas. Benutze deine Soundsample, mach mal ein Beat draus, komm, Bruder. Okay, kein Ding. Revolution, ich bin wieder da, dieses Mal auf dem Soundsample von Onichiwa. Ein paar miese Parts, die auf dein Kopf brettern. Dieser Top-Rapper lebt nicht vom Jobcenter. Wer ist Brock Lesnar, dieser Schrottcatcher? Ich lass einen fahren und du denkst, es ist ein Orchester. Hier kommt der King und der Ficker. Bei euren scheiß Drecksfressen hilft nicht mal der Instagram-Filter. Du bist einer von den süßen Homes, viele Grüße, Homes. Doch deine Zeilen sind mir leider zu gefühlsbetont. Allein mein Skit sollt euch Hans Fürstchen reichen. Rebel, schreib meinen Namen Anführungszeichen. Verdammt, bin ich eitel, Judy. Brudi, dieser Beat und meine Stimme drauf wie ne Uzi. Es geht meistens nur um Kohle, vom Scheitel bis zur Sohle. Genug gechillt, Homes, ich greife mir die Kohle. Du Spasti, stirbst, wenn du mich mit 8 Ollen antriffst. Fasziniert von meinem prachtvollen Antlitz. Du kommst mit Message und so, aber Rap rebellisi mit der Revolution. Yeah.